Israelische Streitkräfte, die wahllos auf unbewaffnete palästinensische Demonstrantinnen, Männer, Frauen und Kinder schießen, haben Ende März mindestens 16 Menschen getötet und weit über 100 verletzt. Wie in solchen Fällen üblich, blockieren die Vertreterinnen der USA und Großbritanniens im UN-Sicherheitsrat jede Verurteilung Israels oder gar jede Aufforderung, das Abschlachten einzustellen. Das Massaker kam einen Tag, nachdem eine Granate, die von einem israelischen Panzer abgefeuert wurde, einen palästinensischen Bauern tötete, der sein Petersilienfeld pflegte. Der zionistische Siedlerstaat hat 1948 und 1967 Landstriche besetzt und daraus die Bewohnerinnen vertrieben und diese Politik seitdem mit unzähligen kleineren Vertreibungen fortgesetzt. Die brutale Unterdrückung und der letzte Angriff zielten darauf ab, eine geplante Demonstration namens der Große Rückkehrmarsch entlang des sogenannten Sicherheitszauns, der die Bewohnerinnen des Gazastreifens von ihrem geraubten Land trennt, zu stören. Der 9. April ist auch der 70. Jahrestag des Massakers von Deir Yassin, bei dem zwischen 100 und 250 Dorfbewohnerinnen von der militärischen Untergrundorganisation Irgun und den zionistischen Lehmmizen getötet wurden. Milizen, nicht Mizen. Menachem Begin, zu dieser Zeit Kommandant der Irgun, später Premierminister Israels und Friedensnobelpreisträger, rühmte sich, das Massaker an Deir Yassin war nicht nur gerechtfertigt, ohne den Sieg von Deir Yassin hätte es nie einen Staat Israel gegeben. Gaza selbst befindet sich seit 11 Jahren unter einer israelisch-ägyptischen Blockade und ist zudem verheerender Luftangriffe ausgesetzt. Zuletzt im Jahr 2014. Zwischen dem 8. Juli und dem 27. August 1914 wurden mehr als 2100 Palästinenserinnen bei der Invasion und Teilbesatzung des Gazastreifens getötet. Der aktuelle Protest, der am Tag des Bodens, dem 29. März, begann und bis zum 15. Mai, dem Nakba-Tag, dauern soll, zielt darauf ab, die Aktion eines Staates hervorzuheben, der 5 Millionen Palästinenserinnen im Status von Flüchtlingen und Vertriebenen aus ihrem Heimatland hält. In wenigen Wochen wird Israel 70 Jahre seines Bestehens feiern, zweifellos mit dem herzlichen Glückwunsch der imperialistischen Mächte verziert, die dies ermöglicht haben: Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland und ihre Verbündeten. Die Propagandamaschinen der israelischen Regierung und ihrer Botschaften auf der ganzen Welt propagieren nun, dass sich die Araberinnen die Vergeltung durch das Werfen von Steinen oder die eine oder andere Benzinbombe selbst zuzuschreiben hätten. Die westlichen Medien werden dies unterstützen, ebenso wie die rechten Kräfte in den westlichen Arbeiterinnenbewegungen. Solche Kräfte führen bereits einen Präventivschlag gegen Jeremy Corbyn, den Vorsitzenden der britischen Labour Party, der bisher die Palästinenserin verteidigt und die Gräueltaten Israels verurteilt hat. Es gibt jedoch auch noch andere Pläne. Trump und May betrachten ebenso wie ihr Gehilfe der Kronprinz von Saudi-Arabien, der selbst einen völkermörderischen Krieg in Jemen führt, Israel als einen wichtigen Verbündeten gegen den Iran. Die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels durch Trump ist ein erster Einschnitt, der es Israel erlaubt, einen weiteren Schritt in Richtung des Raubs von palästinensischem Land um Jerusalem herum zu setzen. Jeder größere Krieg in der Region, der beispielsweise durch einen Angriff auf die iranische Atomindustrie ausgelöst wird, wird zweifellos als Deckmantel für die Vertreibung weiterer Palästinenserinnen und die Beschlagnahme von mehr Land dienen. Der israelische Staat ist eine überwältigend mächtige Streitmacht. Er hat nicht nur Atomwaffen, sondern auch die bedingungslose Unterstützung der USA und der meisten europäischen Staaten. Wenn er jedoch Maßnahmen wie die in Gaza gegen unbewaffnete zivile Demonstrantinnen ergreift, untergräbt er die Sympathie, die er von normalen Bürgerinnen in der ganzen Welt genossen hat. Sie betrachten solche Handlungen mit Abscheu. Der Versuch, sich den Holocaust zur Rechtfertigung eigener Kriegsverbrechen zu missbrauchen, wird zunehmend nicht nur als Obszönität gegenüber seinen 6 Millionen Opfern erkannt, sondern untergräbt auch den immer noch notwendigen Kampf gegen den wirklichen reaktionär rassistisch begründeten abscheulichen Antisemitismus. Ich bin noch nicht fertig. Solidarität hoch die Internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Der Grund, warum die westlichen Mächte Israel immer unterstützen, ist nicht die tiefe Sympathie für den Zionismus oder die jüdische Bevölkerung in diesen Ländern, die Opfer des Holocaust wurden, geschlossen zu haben. Der wahre Grund ist vielmehr, dass Israel immer ein starkes Hindernis für die Einheit der Länder des Nahen Ostens gegen die westlichen Mächte war, die seit über einem Jahrhundert die Ölressourcen geplündert haben. Aus all diesen Gründen ist es für Sozialistinnen und Gewerkschafterinnen im Westen unerlässlich, auf die Straße zu gehen, um den Palästinenserinnen durch die Verurteilung des israelischen Massakers den Rücken zu stärken und die Forderung der Palästinenserinnen nach ihrem Rückkehrrecht zu unterstützen. Und zum Abschluss habe ich noch sozusagen einen solidarischen Gruß von unserem Genossen Pat, der jetzt für mehrere Jahre im Knast ist und der auch in seiner Gefangenenwerkschaft für die Befreiung Palästinas kämpft. Also, schöne Grüße von Pat. Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen!